Als im vergangenen Herbst der damalige Rabbinerstudent Armin Langer in einem Kommentar für die Taz vorschlug, der Zentralrat der Juden solle sich in Zentralrat der rassistischen Juden umbenennen, schlug das hohe Wellen und der junge Mann verlor seinen Studienplatz am Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg. Langer hatte auf eine Äußerung von Josef Schuster reagiert, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, der nicht nur für Obergrenzen für Flüchtlinge gefordert hatte, sondern auch gefragt hat, ob es sich angesichts vieler Probleme mit muslimischen Einwandererfamilien gar nicht um ein religiöses, sondern um ein ethnisches Problem handle. Jetzt hat Armin Langer eine Streitschrift unter dem Titel Ein Jude in Neukölln veröffentlicht und Johannes Nichelmann hat mit dem jungen Autor in Neukölln darüber gesprochen. Können Sie sich vorstellen, innerhalb von Berlin in einem anderen Bezirk zu wohnen, nicht in Neukölln? Natürlich könnte ich es mir vorstellen, in einem anderen Bezirk zu wohnen, aber nicht jetzt. Wenn ich jetzt ein Buch veröffentlicht habe mit dem Titel Ein Jude in Neukölln, dann kann ich es nicht nach Charlottenburg ziehen. Und die Mehrheit meiner Freunde wohnen in Neukölln, die Mehrheit meiner Mitstreiter wohnen in Neukölln. Meine Lieblingsorte sind in Neukölln. Aber ich bin jetzt auch kein Neuköllner Nationalist. Armin Langer, 26 Jahre alt, lebt hier seit 3 Jahren. Der gebürtige Ungar hat zuvor in Budapest Philosophie studiert. Mit dem Titel seines ersten Buches richtet er sich an diejenigen, die Neukölln zur No-Go-Area erklärt haben. Zu einem Ort, der zu gefährlich sei für Juden, Frauen und queere Menschen. Seine Botschaften sollen an Politiker, Religionsvertreter und Medien gehen. Der Studierende weiß, welche Knöpfe er drücken muss, um in politischen Debatten mitreden zu dürfen. Im Tagesspiegel veröffentlichte er 2014 einen Kommentar mit der Überschrift »Muslime sind die neuen Juden«, forderte Solidarität von Juden mit Muslimen, die hierzulande mehr unterdrückt würden. Ende letzten Jahres warf er dem Präsidenten des Zentralrates der Juden dann offen Rassismus vor. Das kostete ihm seine Ausbildung zum Rabbiner am Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg. Er steht zu seiner Haltung. Aber es war ein Fehler, ihn bzw. den Zentralrat der Juden an sich als eine rassistische Vereinigung zu bezeichnen, nur wegen diesem einen unglücklich formulierten Ausdruck. Eine Kritikerin der jüdischen Allgemeinen hält Armin Langer für einen, der von seiner eigenen Bedeutung schwer überzeugt sei. Für jemanden, dem es an politischem Instinkt fehle, nennt ihn spätpubertär. Ich abonniere die jüdische Allgemeine, das heißt, ich bekomme jede Woche diese Zeitung und ich bekomme auch so ungefähr mit, was für ein Narrativ das jüdische Establishment in Deutschland treibt. Und mein Eindruck ist, dass dieses Narrativ nicht der Gegenwart entspricht. Es ist sehr stark von der Vergangenheit geprägt. Und ich glaube, daran sollten wir echt ändern. Aber Armin Langer will mit seiner 300 Seiten umfassenden Streitschrift klarmachen, wie er Debatten und Perspektiven verändern will. Er schießt gegen all diejenigen, die in seinen Augen verallgemeinern und alle Muslime oder Juden über einen Kamm scheren. Er arbeitet sich an Hardlinern wie dem ehemaligen Neuköllner SPD-Bürgermeister Heinz Buschkowski ab, nennt ihn Neukölln-Erklärbär. Er richtet sich auch an den Psychologen und Buchautor Ahmad Mansur, der pauschal allen Muslimen Terrorismuspotenzial unterstelle und gerne von Rechtspopulisten zitiert würde. Es geht ganz viel um die öffentliche Position vom Antisemitismus in Deutschland. Es geht um jüdische Identität, die manchmal durch solche negativen Faktoren definiert wird wie Bewusstsein für Antisemitismus oder eine militante Unterstützung für die israelische Identitätspolitik. Es geht um jüdisch-muslimische Beziehungen, es geht um antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus, deren Ähnlichkeiten und Unterschiede. Also es gibt ganz viele Themen, die in diesem Buch besprochen werden, meistens anhand meiner autobiografischen Erzählungen. 16 Jahre lang war ich ein Jugendlicher, der nie so richtig dazugehörte und nie so richtig wusste, warum. Bis zu jenem Sommer in Ungarn. Mir war übel, wie immer. Bis heute kann ich den Geruch in einem Auto nicht lange aushalten. Irgendwo drehte sich mein Vater, der hinter dem Lenkrad saß, zu mir um. Übrigens, Armin, du weißt, dass du Jude bist, oder? Also mindestens väterlicherseits. Ich erinnerte mich an die zahlreichen Bücher über den Holocaust bei uns zu Hause. Trotzdem klang meine Antwort ziemlich unsicher. Ja? Schon früh hatte Armin Langer den Berufswunsch, Gelehrter zu werden. In seinem Zimmer hingen Porträts von Jean-Paul Sartre und Albert Camus. Nach der Begegnung mit einer Rabbinerin war ihm klar, welcher Beruf für ihn der richtige sei. In seinem Buch rückt er die von ihm mitbegründete Salam Shalom-Initiative in den Fokus. Sie soll Muslime und Juden näher zusammenbringen, deutlich machen, dass es zwischen den Anhängern der beiden Weltreligionen keine natürliche Feindschaft gebe. Die Aktivistinnen und Aktivisten organisieren Veranstaltungen, Demonstrationen und Kampagnen für ihre Sache. Eine wichtige Arbeit. Dafür gab es auch eine Einladung zum Bundespräsidenten. Das einfach zu lesende und gut geschriebene Buch »Ein Jude in Neukölln« wirkt stellenweise wie eine Abrechnung mit allen, die in der Vergangenheit nicht an Armin Langer geglaubt haben. Er schreibt klug, ambitioniert und äußerst selbstbewusst. Seine ehemalige Ausbildungsstätte nennt das fehlendes Fingerspitzengefühl. Der Rauswurf aus dem Abraham-Geiger-Kolleg hat ihm zu noch größerer Aufmerksamkeit verholfen. Wie es mit seinem großen Traum, Rabbiner zu werden, aber weitergeht, weiß er momentan nicht. Vielleicht muss er Neukölln, Berlin oder gar Deutschland für seine Ausbildung verlassen. Bei unserem Spaziergang erzählt Armin Langer, dass das erste Buch, das er je gekauft hat, eine Bibel gewesen sei. Wir bleiben vor einer Kirche stehen. Er sagt, dass sein Buch im Übrigen auch viel mit ihr zu tun habe und zeigt auf ein verlassenes Kirchencafé im Seitenflügel. Ich habe die Hälfte des Buches da geschrieben, die andere Hälfte in der S-Bahn zwischen Potsdam und Berlin. Aber es hat jetzt zu. Der Kaffee war nicht so gut, aber ich mochte einfach die Atmosphäre des Cafés. Sagt Armin Langer, dessen Buch »Ein Jude in Neukölln« im Aufbau Verlag erschienen ist. 304 Seiten kosten 19,90 Euro. Und die Angaben zu den Büchern, über die wir in dieser Sendung sprechen, können Sie auch nachlesen bei uns im Internet unter www.deutschlandradiokultur.de.